werde ich den Herrn Professor Manfred Alexander um Wort bitten. Der Professor Alexander ist bekannt wegen seiner Forschungen aus dem Bereich unserer Problematik. Er ist Professor an der Universität Köln und wenigstens in Ungarn ist bekannt sein Buch über die Berichte der Prager deutschen Botschaften und ist bekannt als Redakteur der Periodika Ethnos und Nation. Sein Vortragstitel lautet Die Deutschen in der Ersten Tschechoslowakischen Republik, die Frage der Rechtstellung und Identitätssuche. Ich bitte Herrn Professor Alexander, Vortrag zu halten. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, zu diesem Thema der Deutschen in der Tschechoslowakischen Republik oder wie sie später heißen, der Sudetendeutschen, ist sehr viel geschrieben worden. Und auch ich habe dazu etwas geschrieben und das liegt hier vorne vor, soweit Sie es einsehen wollen. Ich wollte aber Ihnen und mir nicht das antun, Ihnen einen bereits publizierten Text vorzulesen. Deswegen verstehe ich diesen Vortrag eher als ein Nachdenken über allgemeine Fragen, die mir in der Bearbeitung der Thematik gekommen sind, die in den Publikationen zu kurz kommen. Die Fakten, die jetzt in meinem Vortrag zu kurz kommen, mögen Sie dann in den Publikationen nachlesen. Vorausgeschickt sei noch, dass ich am Beispiel der Konfrontation von Sudetendeutschen als einer Minderheit und dem tschechoslowakischen Staatsvolk als der Mehrheit ausgehen muss von einer hochentwickelten Gesellschaft. Ich strebe einerseits an, gewisse Argumente zu finden, die eine Vergleichbarkeit von Mehrheit und Minderheit begründen in anderen Staaten, muss aber darauf hinweisen, dass es sich hier um eine Besonderheit in der Weise handelt, dass beide Seiten hochentwickelte Gesellschaften sind. Das ist in anderen Fällen, wie wir heute und gestern schon gehört haben, eben nicht der Fall. Die Fragestellung verbindet einen juristisch-politischen Ansatz mit einer psychologischen Kategorie, nämlich der Kategorie der Wahrnehmung einer Situation als nationale Minderheit in einem Staat. Es steht einander also gegenüber als Muster zu sehen, was ist, einen objektiven Blick und das Gefühl, das, was man fühlt. Und beides muss nicht übereinstimmen, wie ich am Beispiel der sudetendeutschen Situation darstellen möchte. Denn die Wahrnehmung einer Situation ist durch historische Ereignisse geprägt und in einem hohen Maße emotional geprägt. Die Fakten, die hier die Wahrnehmung belasten, ist einmal die Staatsgründung der Tschechoslowakei, durch die die Deutschen von einer führenden, staatstragenden Nation in die Situation einer nationalen Minderheit gelangt sind. Das ist zweitens das Münchner Abkommen, durch das die Deutschen von der Situation einer wahrgenommenen, unterdrückten Minderheit nun wieder zu einem staatstragenden Volk oder wie immer man das Teil eines Volkes, des Deutschen Reiches nämlich, geworden sind. Und das ist schließlich die Ebene von Flucht und Vertreibung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Es handelt sich also um Phasen, die die Wahrnehmung sowohl für die Zeitgenossen wie für die heutige Diskussion belasten. Zweite These. Die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei ist eine Abstraktion. Es gibt Deutsche oder gab Deutsche in der Tschechoslowakischen Republik, aber sie waren höchst unterschiedlich in ihrer regionalen Verteilung, in ihrer sozialen Stellung und in dem Grad ihres politischen Bewusstseins. Dabei reicht das Spektrum dieser drei verschiedenen Kategorien regional von der kompakten Siedlung der Menschen in Nord- und Nordwestböhmen, dann über eine Streu- oder Inselsiedlung, wo man also als Bevölkerung in einer tschechischen Mehrheit lebt, sowohl in Prag in urbaner Umgebung wie in dörflicher Umgebung in Mähren und gar bis in die Slowakei. Eine Ausnahme ist das neu gewonnene Gebiet Hultschin, wo die Minderheitssituation dadurch belastet gewesen ist, dass es sich nicht um eine alteingesessene Bevölkerung der böhmischen Länder handelte, sondern um ein Territorium, das vom Deutschen Reich in den Friedenskonferenzen abgetrennt und zur Tschechoslowakei gekommen ist. Gewissermaßen neben der gewachsenen Minderheitssituation in der böhmischen Geschichte steht hier das Beispiel der Sezession eines Territoriums, das eine ganz andere Bewusstseinslage im Verhältnis von Deutschen und Tschechen produziert hat. Zweite These. Die lokale Ebene, wo man lebt als Lebens- und Erlebnisort, prägt die Wahrnehmung der Existenz als Minderheit viel mehr als die gesamtstaatliche Ebene. Dass die Deutschen in der Tschechoslowakei mit der Begründung des tschechoslowakischen Staates erstmalig die vollen politischen Rechte im modernen Sinn erhalten haben, wog wenig im Vergleich zu der Wahrnehmung ihrer neuen Situation. Um es auf eine Spitze zu bringen, der Streit darum, dass entsprechend dem Vereinsgesetz im Laufe der 20er Jahre die Vereinssatzungen privater Vereine in tschechoslowakischer Sprache vorgelegt werden mussten, also tschechoslowakische Sprache in Anführungsstrichen, galt als Beispiel der Unterdrückung. Die Freiheiten, die man durch die politische Partizipation auf allen Ebenen besaß, galt im Vergleich dazu nichts oder wenig. Insofern ist die Wahrnehmung der politischen Situation etwas, was viel wirksamer ist als die objektive Tatsache. Zugespitzt, der Streit um den tschechischen Briefträger in einem deutschen Dorf wird als Muster der Entnationalisierung angesehen. Und dies ist ein ganz anderes Bild von dieser lokalen Ebene als etwa die urbane Form des Zusammenlebens in Prag oder Brünn vermittelt hat. Auch innerhalb der deutsch sprechenden Bevölkerung der Tschechoslowakei gibt es eine große Abstufung in dieser Frage der Wahrnehmung. Etwa wird die kämpferische Einstellung der Bevölkerung in Hultschin, wo man eben zu dem neuen Staat gekommen war, von vielen anderen nicht verstanden und erst recht nicht verstanden von einer national fast indifferenten Bevölkerung in der Zips-Sepesch, wo man an ein Zusammenleben mit den Ungarn gewöhnt war in einer Weise, dass nationalbewusste deutsche Beobachter dies geradezu kritisiert haben als einen Verlust an jeglichem Nationalgefühl. Viertens, die Wahrnehmung der Lage als Minderheit, das subjektive Gefühl also, ist in sich ein komplexes Gebilde, das einmal bestimmt wird von der historischen Erfahrung, zweitens von der aktuellen Problematik, in der man steckt, und drittens in der Reflexion dieser beiden Ebenen. Zum Ersten. Mir scheinen die meisten Betrachtungen der Minderheitenfrage daran zu kranken, dass man von einem bestimmten Datum ausgeht, und dieses Datum ist dann meistens die Staatsgründung. Wir werden von Herrn Kollegen Kotalka dann noch hören, dass die historische Dimension, nämlich die Generation vorher und die Generation der Lebenden, die ja nicht erst im Jahre 18 beginnen, für dieses Problem der Minderheit und Mehrheit sehr wichtig ist. Dazu treten die Interessen. Interessen der politisch Tätigen, der lebenden Menschen in einer neuen Umgebung, ihre Interessen in der Politik, die Partizipation, in der Wirtschaft, wo man sich in einem Konkurrenzkampf sieht, der durchaus von beiden Seiten als solche Konkurrenz verstanden wird, und in der Frage der Kultur. Von außen gesehen war das kulturelle Übergewicht der Deutschen in ihrer Werbewirkung in die Welt hinein unbestreitbar. Von innen her fühlte man sich der tschechischen Mehrheit hoffnungslos unterlegen. Mir scheint, eine objektive Beurteilung der Lage einer Minderheit ist fast unmöglich. Objektiv. In den Akten des Auswärtigen Amtes in Bonn sehe ich dies beispielsweise an dem Streit um die Schulfrage. Sudetendeutsche Beschwerden sind in großer Zahl eingereicht worden, auf allen Ebenen der Öffentlichkeit, im Völkerbund und bei den Nachbarländern, um zu beweisen, dass sie im Bereich der Schulen einer offenen, gewollten Diskriminierung unterlagen. Im Jahre 26 kommt es zu Gesprächen zwischen Vertretern der tschechoslowakischen Regierung und der Reichsregierung in Berlin. Und die tatsächlich vorgelegten Zahlen bringen die Referenten des Amtes dazu, von einer Beratung dieser Fragen dringend abzuraten, weil die vorgelegten objektiven Zahlen nicht zu kontrollieren sind, von keiner Seite. Und zweitens, unter dem Strich, die Versorgung der sudetendeutschen Bevölkerung mit Schulen besser war als die Versorgung von Reichsdeutschen mit Schulen. Die Argumentation über solche Fragen folgt einem ganz bestimmten Schema. Ja, aber. Man sagt, man muss in manchen Gesprächen diese Fragen der Zahlen annehmen, weist im nächsten Halbsatz aber darauf hin, dass es sich bei dieser Frage eigentlich um eine unerhebliche Kleinigkeit handelt, eine Frage, die man gerade noch als sehr wichtig dargestellt hat, und schiebt dann ein anderes Problem vor. So, als ob man im Gespräch gar kein Gespräch will und eher eine gegenseitige Auf- oder Abrechnung will. Fünftens. In dem Wechselverhältnis von Mehrheit und Minderheit herrscht das Muster von Challenge and Response, also Herausforderung, besser, an beiden Seiten. Und dieses Muster der Herausforderung bestimmt in weiten Bereichen das politische Verhalten. Anders gesagt, es begünstigt jeweils die extreme Position. Extreme Meinungen schaukeln sich auf. Und gerade in den hochentwickelten Gesellschaften, besser in den hochentwickelten Teilgesellschaften der Deutsch-Böhmen und der Tschechen in den böhmischen Ländern, gibt es ja ein hochentwickeltes Mediensystem, das an diesem Spiel, an diesem Wechselspiel seinen Anteil hat. Das Aufschaukeln der Extreme bedeutet aber, dass neutrale Zonen, dass tatsächliche Zusammenarbeit verdrängt wird oder in den Hintergrund gedrängt wird, nach dem Muster ja, aber. Schließlich wird eine solche Zusammenarbeit, das Zusammenleben, geleugnet oder auch verzerrt dargestellt. Man findet beispielsweise in der sudetendeutschen Darstellung kaum eine Würdigung der Zweisprachigkeit, kaum eine Würdigung der Sprachkenntnisse, über die doch so viele Menschen verfügt haben. Wie hat man denn mit der Großmutter gesprochen, die kein Deutsch konnte, wenn nicht in irgendeiner Form des Tschechischen? Eine solche Zweisprachigkeit ist in gewissen Gegenden Böhmens eine Tradition, wie es in anderen Gegenden die Dreisprachigkeit sein kann, wie in Pressburg, Pozsony oder Bratislava. Solche normalen Begegnungen werden aber in dieser Konfrontation, in dem politischen Kampf zwischen Mehrheit und Minderheit geleugnet oder für uns, die wir nicht aus dem Lande kommen, schwer überlieferbar gemacht. Ich habe große Probleme, für die Studenten Quellen zu finden, in denen schlicht der Alltag sichtbar wird. Man hat sich doch in einer Stadt wie Prag nicht nur gestritten. Das geht selbst in einer schlechten Ehe nicht. Sechstens, dort, wo Argumente nicht mehr ausgetauscht werden oder Argumente zu sehr instrumentalisiert werden, werden sie auf Schlagworte verkürzt. Und Schlagworte bestimmen das Verhältnis oder besser gesagt die Wahrnehmung dieses Verhältnisses aus den ersten Tagen der Republik bis heute. Es ist erschreckend, in Diskussionen mit sudetendeutschen Vertretern nach so vielen Jahren immer noch auf die gleichen Schlagworte zu stoßen, die in den ersten Tagen nach Ausrufung der Republik in der Öffentlichkeit entstanden sind. Das Wort von den Rebellen, die Immigranten und Kolonisten, und schließlich das Wort vom Selbstbestimmungsrecht, zu dem Kollege Leoncini schon vor vielen Jahren gesagt hat, dass es ein politisches Schlagwort gewesen ist, das man im Kontext des verlorenen Weltkrieges, des von den Deutschen und Österreichern verlorenen Weltkrieges sehen muss. Schlagworte wie diese verkürzen die Diskussion, verstellen das Gespräch und sind gewissermaßen ideologisch jene Knöpfe, die Buttons, auf die man seine Weltanschauung in kurzer Form reduzieren kann. Dies aber macht Gespräche schwer oder unmöglich. Die Schlagworte wie diese haben innenpolitisch die Funktion, die eigenen Anhänger zu disziplinieren. Sie polarisieren die Beziehungen zwischen Minderheit und Mehrheit. Nummer 7. Der Sprachenkampf in Böhmen vor dem Ersten Weltkrieg, wie der Sprachenkampf in der Tschechoslowakischen Republik nach der Staatsgründung, scheint mir ein verschleierter Machtkampf. Ein Machtkampf in einer modernen Gesellschaft, in den Bereichen von Politik, Wirtschaft und Kultur. Es ist zugleich eine Umkehrung der Eliten, wie Herr Koschalka noch ausführen wird. Eine Umkehrung der Eliten, das heißt jene, die vorher im Rahmen der Habsburger Monarchie eine führende Rolle innegehabt haben, finden sich nun in einer Position wieder, in der sie die Zweiten sind und dies auch gezeigt bekommen. Und dazu tritt das psychologische Element, das die tschechische Gesellschaft der deutschen Gesellschaft zeigt, dass sie ihren Staat selbst einrichten kann, ohne die Deutschen zu benötigen. Kampf um die Sprache ist auch ein Suchen nach neuen Existenzmöglichkeiten. Etwa wie dies im 19. Jahrhundert für die aufstrebende tschechische Intelligenz im Bereich der Medien bedeutet hatte. Und er ist negativ ein Kampf um die Existenz für die Deutschen im Staat, weil an bestimmte Positionen die Kenntnis der Staatssprache gebunden war. Nichts anderes ist die Entlassung von Eisenbahnbeamten oder anderer Funktionsträger des Staates. Sprachenkampf bedeutet aber, dass hier Sprache als ein Wert an sich genommen wird. Im herderschen Sinne verkörpert Sprache dann die Seele. Und über eine Seele kann man nicht diskutieren, man kann sie verkaufen oder verraten. Und diese Begriffe zeigen bereits die emotionale Dimension. Sprache ist dann nicht mehr Kommunikationsmittel, das man lernen kann und das man wertfrei gebrauchen kann. Und die Tradition beider Gesellschaften, der tschechischen wie der deutschen, bringen für diesen Konflikt auch noch die richtige Umgebung mit. In beiden Sprachen sind die Begriffe Volk und Nation in vielen Bereichen ein und dasselbe. Narod bedeutet beides. Und die Unterscheidung, die man im Französischen als Nation Française, als politischen Begriff kennt, im Unterschied zum Peuple, diese Unterscheidung ist im Deutschen zwischen den Begriffen Volk und Nation nur eine intellektuelle Unterscheidung, keine des allgemeinen Sprachgebrauchs. Und schließlich das, was jeden, der Tschechisch lernt, verwundert: Český bedeutet die Sprache und das böhmische Land. Man kann also von tschechischen Deutschen reden und meint die böhmischen Deutschen. Hier sind Muster des Denkens vorgegeben durch die Sprache, die eine Trennung schwierig macht und die dazu führt, wie ich meine, dass die Begriffe national vor dieser Tradition als Wertbegriffe verwendet werden können. Sie stützen die Polarisierung. Achtens. In dem Staat selbst der Tschechoslowakei werden die Instrumente der Verfassung eingerichtet durch die Verfassungsgeber und sie werden nach französischem Muster eingerichtet, in der täglichen Politik aber vielfach als Instrumente des nationalen Kampfes verwendet, benutzt, manchmal missbraucht. Das ist ein scharfes Wort, ich kann es an einem Beispiel darstellen. Es gibt ein oberstes Verfassungsgericht und es arbeitet gut. So wie es aber in Konflikt gerät mit der öffentlichen nationalen Meinung der Tschechen, rechtfertigt es objektives Unrecht in der Frage der sogenannten Nationalisierung des Deutschen Ständetheaters in Prag. Niemandem war wohl, weder auf tschechischer noch auf deutscher Seite, aber mit dem Schlagwort der nationalen Frage wurde hier möglicherweise Recht gebeugt. Das Erlebnis tatsächlicher Schikane im kleinen Lebensumfang und tatsächliche Benachteiligungen machen eine gerechte Bewertung der demokratischen Struktur des Staates so schwer. Dass die Sudetendeutschen, wie ich sie jetzt nennen möchte, die politischen Rechte von Staatsbürgern hatten und diese Rechte bewahrten bis zur Zerstörung des Staates von außen, gilt dann wenig. Die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten werden durch nationale Kategorien begrenzt gesehen. Ein Staat im Herzen Europas, der als einziger eine demokratische Struktur bewahrt hat, erntet bei einem großen Teil seiner Staatsbürger bis heute kein Lob. Neuntens, und jetzt komme ich in den Bereich der engeren Thematik. Objektiv von außen gesehen besaßen die Deutschen in der Tschechoslowakei alle politischen Rechte und mit wenigen Ausnahmen, die die Gesetzgebung in Bezug auf die Sprachenkenntnis vorschrieb, besaßen sie die Möglichkeit der politischen, ökonomischen und kulturellen Betätigung. Einschränkungen dieser Rechte ergaben sich einmal durch die schon genannte Sprachenfrage, das heißt den Zwang, der Staatssprache Geltung zu verschaffen, und aus der zentralistischen Struktur des Staates. Wer die Autonomie Böhmens einforderte, also die Autonomie der nationalen Gebiete in Böhmen und anderswo einforderte, sah sich vor der Schwierigkeit, dass Böhmen immer ein zentral regiertes Land gewesen war. Es gibt keine Tradition nationaler Autonomie, etwas, was in der Diskussion des Vorbildes der Schweiz immer unterschlagen wird. Auch dies ein Schlagwort. Es ist festzustellen, dass in der politischen Praxis aber ein Unterschied bestand zwischen dem verkündeten Prinzip der Gleichheit aller Staatsbürger und einer oft sehr kleinlichen Handhabung der Vorschriften in der Praxis. Und unzweifelhaft ist durch kleine Beamte, durch Behörden hier das Prinzip der Gleichheit verletzt worden. Aber war nicht eine Generation, nein, war nicht 20 Jahre vorher oder gar 10 Jahre vorher das Gleiche mit umgekehrten Vorzeichen zu finden gewesen? Und hatten nicht jene, die nun die Rechte einforderten, den anderen genau diese Rechte vor dem Krieg versagt? Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung und dieses Umbruchs, scheint mir, war die Organisation des Staates als eines zweisprachigen Staates ausgeschlossen, so lange ausgeschlossen, wie auf Seiten der Deutschen die traditionelle Arroganz weiterlebte und auf Seiten der Tschechen das Denken des Sprachenkampfs, des Aufstiegs des Volkes noch lebendig war. Zehntens, die Sudetendeutschen, besser die Deutschböhmen in der Tschechoslowakei, haben sich in mehreren Phasen, wie ich meine, versucht neu zu orientieren. Und jetzt bin ich bei dem Problem der engeren Identitätssuche. Wie weit das Problem des Bohemismus, der zweisprachigen Organisation der böhmischen Länder eine Rolle spielte, das weiß mein Kollege und Freund Jiří Košalka besser als ich. Unmittelbar nach der Staatsgründung finden sich Lähmung der deutschen Bevölkerung, Unfähigkeit der Organisation und eine Portion Unehrlichkeit. Denn auf der einen Seite versuchten die Repräsentanten der Deutschböhmen, eine Staatsgründung nach eigenem Recht, aber vom sicheren Wien aus. Andererseits mussten sie dann erleben, dass die Tschechen diese politische Tat oder Untat zum Vorwand nahmen, die Deutschen mit einigem Recht an der Einrichtung des neuen Staates auszuschließen. Lähmung, mangelnde Orientierung. Die nächste Stufe war die Auflehnung. Auflehnung gegen das Existieren als Minderheit in einer Gesellschaft, in der man bis dahin unzweifelhaft die führende Rolle gespielt hatte. Zwar zahlenmäßig auch da die Minderheit, denn in Böhmen war 30%, knapp über 30% der Bevölkerung deutsch, und das heißt ja schlicht, dass fast 60% tschechisch waren. Bitte? In Böhmen. Gut, also ich sage, er weiß es besser. Diese Auflehnung gegen den neuen Status bedeutete für viele eine Fundamentalopposition. In der Landessprache hieß das Negativismus. Es bedeutete eine politische Obstruktion und zugleich das Werben für diese Obstruktionspolitik mit den Mitteln, die der Staat zur Verfügung stellte. Man musste also so viel Staat anerkennen, dass man sich als in Wahlen stellte, um für eine Politik der Ablehnung des Staates und dieser Institutionen eine Legitimation zu erhalten. Mir scheint, dass genau diese verquere Logik in vielem die Bitterkeit der Diskussion bestimmt hat. Negativismus bedeutet aber auch, ich habe oben von den Extremen gesprochen, dass diese Politik bewusst eingesetzt worden ist zur Disziplinierung der Anhänger und zur Disziplinierung der Anhänger anderer Parteien, die auf diese Linie eingeschworen worden sind, mit dem Vorwurf, mit einer anderen Politik nationale Interessen zu verraten. Es geht immer in der Diskussion so schnell um den Verrat. Das heißt, um eine moralische Diffamierung des Andersdenkenden. Dagegen setzt sich im Laufe der Zeit langsam eher aus dem Bereich der Interessen wirtschaftlicher Art her der Aktivismus durch. Aktivismus heißt nicht glänzende Zustimmung zu dem neuen Staat, aber Bereitschaft zur Mitarbeit, zur Mitgestaltung. Und dies aus einer wohlerwogenen Interessenpolitik heraus. Denn wer gegen alles ist, wovon soll er leben? Also sind bereits bei der Staatsgründung eine Reihe von Menschen mit wirtschaftlichen Interessen für eine weitere Zusammenarbeit. Und dieser Gedanke verstärkt sich so weit, dass im Jahre 1926 deutsche Minister in die Regierung der Tschechoslowakei eintreten. Das weiß man noch. Aber in dieser Regierung auch bleiben, wenn auch mit anderen Personen, bis der Staat zerstört wird. Das heißt, ein guter Teil der deutsch-böhmischen Bevölkerung bleibt aktivistisch und dem demokratischen Staat verbunden. Allerdings gerät dieser Bevölkerungsteil in die Minderheit, als nämlich ein anderes Muster nationaler Orientierung obsiegt. Das ist die Sammlungsbewegung, verkörpert in dem Namen Konrad Henlein. Eine anscheinend logisch sinnvolle Tatsache, dass nämlich sich alle Deutschen zusammentun und gemeinsam in diesen Sprachenkampf ihre Kräfte einbringen, ihre Kräfte verbinden. Diese logische Konstruktion hat einen Nachteil. Sie hat einen totalitären Anspruch. Es verschwinden die Interessen der weltanschaulichen Art. Die Sammlungsbewegung Henleins, zunächst im Sudetendeutschen, also im westlichen Bereich und in gewisser Weise kopiert dann von den Karpatendeutschen, ist gegen die Tradition und gegen die Logik des demokratischen Staates. Alle von mir jetzt genannten Modelle einer Identität habe ich in dem Aufsatz hier etwas ausführlicher dargelegt. Und ich verweise für den, der sich dafür interessiert, darauf. Wichtig ist, dass alle diese Modelle einmal nacheinander wirksam werden und zugleich nebeneinander bestehen können. Sie überlappen sich. Noch in der Sammlungsbewegung finden wir die Opposition von Aktivismus und Negativismus wieder. Unzeitgemäßes, um es so zu sagen, kann gleichzeitig wirken. Und es besteht schließlich in dieser ganzen Frage ein grundsätzlicher Unterschied, ob sich die Deutschen in der Tschechoslowakei als ein Teil der Staatsnation gefühlt haben, so wie das die Verfassung vorgesehen hat. Die Verfassung war konzipiert nach französischem Muster und das heißt schlicht, dass die Verfassung von den Staatsbürgern des Staates ausging. Unglücklicherweise benutzte sie dafür den Begriff tschechoslowakisch, unglücklicherweise für die nicht tschechisch oder slowakisch sprechende Bevölkerung. Es machte genau dies die Identifizierung der Deutschen mit diesem Element schwierig oder unmöglich. Aber wie anders hätte man denn argumentieren sollen? Jeder Staat in Westeuropa hat Staatsbürger, die nicht die Staatssprache als Muttersprache haben. Und doch ist die Nation française une nation indivisible, unteilbar, ich fand Französisch ist nicht mehr so gut, weil man es als eine politische Nation versteht. In der Tschechoslowakei ist man nicht so weit gekommen, dass die Konzeption der politischen Nation über die nationale Denkweise der einzelnen Teile der Staatsnation siegen konnte. Indem man sich als Deutsche zunehmend in der Position einer nationalen Minderheit definierte, tendierte diese nationale Minderheit zur Irredenta. Und mir scheint, dass dieser Prozess der Entwicklung zu einer Irredenta, zu einem unerlösten Teil des deutschen Volkes, irgendwann zwischen 1937 und 1938 unumkehrbar geworden ist und nur beendet werden konnte durch Abtretung oder massiven Gewalteinsatz. Vergessen wird meist, dass ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung deutscher Sprache Demokraten waren und mit der Abtretung infolge des Münchner Abkommens zwar ihre nationale Identität im Deutschen Reich aufgehen sahen, dass sie aber ihre demokratischen Rechte und ihren Wohlstand dafür einbüßten. Mit einem Satz das Fazit am Ende. Deutschböhmen oder Sudetendeutsche, und ich muss hier die Karpatendeutschen mit einschließen, über die ich jetzt nichts gesagt habe, weil es ein noch anderes Gebiet ist und eine nicht so große Zahl umfasst. Deutsche in der Tschechoslowakei deckt eine Vielzahl von Identitätsmöglichkeiten. Eine Zusammenfügung dieser regionalen und sozialen unterschiedlichen Bevölkerungsteile erfolgte erst durch die Flucht und Vertreibung, und als Sudetendeutsche haben sie sich erst in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich, jedenfalls im Exil einheitlich definiert. Danke. Recht herzlichen Dank, Herr Professor Alexander. Sie haben hier eine Anzahl von schweren Fragen, ein bisschen auf pessimistischen Ton aufgeworfen. Und ich glaube, eine Reihe von diesen sollte man auch später noch diskutieren. Und was ich besonders wichtig hielt, die ganze Frage der Reflexion. Damalige und heutige Reflexion. Also nochmal bedanke ich mich, und jetzt, meine Damen und Herren,